Die Blumen blühen und am Himmel die Sonne, mein schöner Freund. I can't believe life's so complex. Ich hebe also den Arm und zeige mit der Hand nach oben, sodass mein Daumennagel genau den Rand der Sonne berührt, damit sie nicht mehr weiter wandert. Und da wandert die Sonne nicht mehr weiter. Und die Zeit steht still. Das ist leicht. Und auch das ist leicht. Mit sanftem Druck des Fingernagels schiebe ich die Sonne Millimeter für Millimeter zurück. Und da weiß ich, am Anfang war die Kraft. Isabel, Herrscherin über das Universum, die Planeten und alles. Die Hose mit Camouflage-Muster, das weiße T-Shirt in der Hose, vorne links zwei Tabletten, hinten links mein Tagebuch, vorne rechts ist auch noch was. Das weiß ich, ohne nachzuschauen. Aber ich weiß nicht was und ich schaue auch nicht nach. Um ehrlich zu sein, ich kann nicht atmen. Wie ein riesiges 16-Tonnen-Gewicht hängt das an meiner Hüfte. Was für ein großer Spaß das wäre, wenn ich nachschauen würde. Ich könnte mich groß selbst überraschen, wenn ich wollte, aber erstmal will ich nicht. Und jetzt stehe ich also im Garten. 4 Meter hohe Ziegelsteinmauern um mich rum und vor mir ein riesiges Tor aus riesigem Eisen. Wenn ich will, dass die Sonne steht, dann steht die Sonne. Und wenn ich will, dass das Eisentor aufgeht, dann geht das Eisentor auf. Und in dem Moment geht das auf. Ein LKW fährt durch und ich hinter dem LKW vorbeigehuscht und raus. Als ich die Hand raushalte, bremst in derselben Sekunde ein Auto. Vorne auf der Windschutzscheibe ist ein gelber Aufkleber mit einer lachenden roten Sonne drauf. Ich zeige mit dem Daumen auf den Aufkleber und sage, ich habe die Sonne aufgehalten. Die Fahrerin nickt und lacht und hält mir sofort einen Vortrag über den Unterschied von Kernfusion und Kernspaltung, die Gefahren der Stromerzeugung, über Kohlekraftwerke und Tschernobyl, über Ehen in Harrisburg, Mesmerismus und Jakob von Gunten. Und da schlafe ich ein. Ich erwache von dem schweren Gewicht an meiner Hüfte und davon, dass die Frau ihre Hand zwischen meinen Beinen hat. Das müssen Sie nicht, sage ich. Sie macht es trotzdem und ich habe den Eindruck, das ist gar keine Frau. Sie hat einen vollkommen asymmetrischen Haarschnitt und ein Gesicht, das man nicht beschreiben kann, weil es kein Merkmal besitzt. Und da steige ich aus und gehe in den Wald. Und gehe bis tief in die Nacht und weiter. Und bis zum ersten Lichtschein und weiter. Ich schlafe bei Tag und gehe bei Nacht. Ich sehe die Sterne. Im Wald sind keine Sterne. Über den Feldern sind Sterne und Kometen. Wald, Feld, Wiesen und Wege. Ich gehe immer genau geradeaus. Ich halte inne und sehe in einer Pfütze die Sterne sich spiegeln. Sie tanzen und zittern und kommen zur Ruhe. Ich gehe zwischen den stummen Schatten der Kühe und Pferde hindurch. Im Kreis der Gespenster, im Heer der Namenlosen. Ich fühle scharfen Kies unter den Sohlen. Ich sehe keinen Mond. Wenn ich Lichter sehe, gehe ich einen großen Halbkreis. Die meisten Dörfer sind dunkel. Ich laufe barfuß durch den Nebel, trete in Pfützen und trinke das brackige Wasser. Schwankend erreiche ich am zweiten Morgen den goldenen Berg. Regen steht im Westen, später steht Arktur im Westen, dann gemein 13 und Vega. Regulus steht im Westen, später steht Arktur im Westen, dann gemein 13 und Vega. Regulus steht im Westen, später steht Arktur im Westen, dann gemein 13 und Vega. Der goldene Berg. Ich nenne ihn so, weil er rund ist und von einer Haube aus Weizen bedeckt. Von oben sehe ich über das Land und bin müde. In meinem Innern wüten eiserne Zangen. Ich versuche zu schlafen und ich kann es nicht. Ich sehe den Himmel. Ich warte auf den Adler. Hier, mein größter Wunsch ist, später mal beim Fernsehen zu arbeiten. Eine Cousine von mir ist da, die hat so eine Quiz-Sendung und die Leute erkennen sie auf der Straße. Am Morgen erweckt mich ein Traum. Die rote Sonne scheint durch ein Gitter aus Halmen. Auf meiner Schulter sitzt ein Weberknecht. Ich denke darüber nach. Worüber er gerade nachdenkt, ob er die Sonne zwischen den Halmen so sieht wie ich, ob er spürt, dass ich ein Lebewesen bin. Dass er auf einem Lebewesen steht, das 100-mal mächtiger ist als er. Ob seine Synapsen ihm mitteilen, dass er Angst haben sollte, ob der überhaupt Synapsen hat, ich weiß es nicht. Und er schwankt davon wie einer, der so eine Ahnung hat. Ich schließe die Augen. Ich schlafe weiter. Einmal brachte mein Vater ein Zelt mit nach Hause. Es war nicht mein Geburtstag, es war nicht Weihnachten, es war einfach so. Ich habe mit meinem Vater das Zelt im Garten aufgebaut und dann haben wir darin übernachtet. Das war schön. Meine Mutter meinte, wir wären verrückt geworden, denn es war Frühling und es war noch kalt in den Nächten, aber mir war gar nicht kalt. Ich bin in den Schlafsack meines Vaters gekrochen und da war es warm und ich war geborgen. Er hat gesagt, dass ich niemals Angst haben muss im Leben und wir haben den Reißverschluss hochgezogen und den Mückenschutz geschlossen und dann wurde es dunkel. Mein Vater hat seinen Arm um mich gelegt und ich habe meinen Arm um seinen mächtigen Brustkorb gelegt. Das war vor Jahren. Und seitdem gibt es zwei Welten. Die dunkle und die andere. Ich liege auf dem Rücken. Aus dem Tal dringen Geräusche zu mir herauf. Eine Motorsäge, eine lachende Frau, eine Amsel, ein Auto, Schulkinder. Eine Bustür atmet aus und wieder die Amsel. Nun näher bei mir, ich werde ganz klar im Kopf. Morgenlicht klar, Universum hier, Isa hier, alles wo es hingehört. Ich denke nicht nach, ich schlafe. Die nächsten Tage passiert nicht viel. Amboswolken türmen sich auf und verschwinden ohne Laut. Die Sterne wandern und ich wandere auch. Und wenn ich müde bin, baue ich mir eine Matratze aus Gras und lege mich ins Gras. Und da bin ich dann. Und da bin ich dann. Ich schreibe. Mein Vater war Physiker und seine Arbeit war sinngemäß für das Auswärtige Amt. Sinngemäß im Sinne von meistenteils geheim. Als er starb, wurde ich eingeschult. Die Wahrheit ist, ich kann mich nicht erinnern. Es gibt ein Bild von mir, wo ich eine Schultüte habe und die Schultüte ist gelb. Ja. Es gibt ein anderes Bild, wo ich mit meiner Mutter vor dem Schulgebäude stehe, neben uns 7 oder 8 andere Kinder mit 7 oder 8 anderen Schultüten und Eltern. Nur wo mein Vater an diesem Tag war, weiß ich nicht. Es gibt kein Bild von ihm. Es gibt kein Bild von ihm. Vielleicht war er der Fotograf. Er wurde von einem Meteoriten erschlagen. Ich spreche nicht so gerne darüber. Stand in allen Zeitungen. Ich gehe weiter. Kleine Gräben durchschneiden immer wieder die Wiesen. Ich halte das Tagebuch wie einen Kompass vor mich hin. Pappelsamen schneien um mich herum und der süße Duft der Lichtnelken strömt durch die Nächte. Ich sehe einen Wald, aus dem 4 hohe Masten aufragen über die Baumwipfel. Am Waldrand steht eine kleine Hütte, die Teil eines Wanderwegs ist. Die 3 eingekastelte Zeichen verraten: ein schwarzer Gedankenstrich, eine gelbe Schlange, ein rotes Dreieck. Mein Name. Ein schwarzer Gedankenstrich, eine gelbe Schlange, ein rotes Dreieck. Mein Name. Nee, schwarzer Gedankenstrich, gelbe Schlange, rotes Dreieck, mein Name. An einer Bushaltestelle steht mein Vater. Ich erkenne ihn an dem langen, grauen, ausziehbaren Teleskop, das er auf dem Rücken trägt, wie Jäger ihre Büchse. Er winkt mich zu sich. Er hat 2 Fahrscheine in der Hand. Ich will aber nicht mit ihm fahren. Ich zerreiße meinen Fahrschein rasch in winzige Fetzen. Verzweifelt klaubt mein Vater die Fetzen zusammen und versucht sie in aller Eile mit Tesa zu kleben. Aber als der Bus kommt, ist er noch lange nicht damit fertig und der Busfahrer lässt nur ihn einsteigen. Ich winke meinem Vater lange nach. Ich winke meinem Vater lange nach. Im Kreisverkehr ist ein Rasen mit 6 Buchen und einem großen Granitkegel. Lorbeer und Engel und Gewehre aus Stein. Darunter eine Liste von vielleicht 30 Namen. Sie starben in Erfüllung ihrer Pflicht. 1914 bis 1918, 1939 bis 1945. Viele waren ganz jung gewesen und mit 18 gestorben. Auf der anderen Straßenseite ist ein Friedhof. Ich gehe zwischen Gräbern umher. Vor einem bleibe ich stehen. Daniel Franz, 1918 bis 1943. Das Grab ist ungepflegt, vertrocknetes Zeug liegt da, aber steht auch ein ausgebranntes Grab nicht daneben, 25 Jahre. Ich rechne nach, ob er noch leben könnte heute. Er könnte, aber er wäre jetzt 92 Jahre, was bedeutet, dass er eh bald stirbt oder gerade gestorben ist, vielleicht sogar in dieser Minute. Was hat er denn davon gehabt, nicht im Krieg geblieben zu sein wie alle anderen? Was macht es für einen Unterschied, vor 70 Jahren gestorben zu sein oder vor 70 Sekunden? Keinen. Aber, dass es da keinen Unterschied gibt, das kommt mir seltsam vor. Ich meine, obwohl es so ist, außer die Zeit macht einen Unterschied. Aber das stimmt nicht, denke ich. Und dann denke ich, dass es falsch ist, was ich denke. Und dann denke ich, dass es richtig ist. Und dann denke ich, dass mein Denken falsch ist und immer falsch gewesen ist. Und ich schreie. Maya! Die Nacht ist schön, der Nebel ist schön, der Morgen ist schön. Am Morgen ist alles voller Blut, ich laufe in den Wald. Ich laufe auf immer kleineren Pfaden und laufe. Kein Sonnenstrahl zeigt die Richtung. Ich verkrieche mich unter einem Busch. Und der Tag geht in der Stille und Hitze des Mittags vor Anker. Kein Wind. Kein Laut. Nicht einmal die Insekten summen. Die Stunden verstreichen. Himbeermarmelade kaufen und Brot und Butter und ein Messer. Anno, suchen Sie? Ja, ja, Himbeermarmelade kaufen, Brot und Butter und ein Messer. Anno, suchen Sie? Himbeermarmelade kaufen und Brot und Butter und ein Messer. Anno, suchen Sie, du süße kleine Fickmaus. Du süße kleine Fickmaus! Über mir steht eine schwarze Wolke. Später wird der ganze Himmel schwarz. Im Licht der Blitze werden hinter dunkelvioletten Wolken fetzen weißen Himmel sichtbar. Später mit Kobaltblau verschmiertes, brandiges Orange. Zerfetzte Amboss-Wolken wandern über den Horizont wie Herden riesiger, ausgestorbener Tiere. Der Donner rollt Metallfässer unter ihnen durch, über sie hinweg. Ich zähle die Sekunden zwischen Blitz und Donner. 3 Sekunden, 2, keine. Und der graue Schattenriss eines Hundes hetzt durch den Regen. Die Wolkendecke reißt auf. Und am Fächer der Sonnenstrahlen sackt die Hitze zurück auf die Erde. Hallo? Ich stelle mir vor, wie mein Leben jetzt weitergehen würde, wenn es nicht mein Leben wäre, sondern ein Roman. Dann wäre das Haus jetzt mein Haus und die 6 Buchen hätte mein Urgroßvater vor 100 Jahren eigenhändig in die Erde gepflanzt. Auch das Haus hätte er selbst gebaut, das war vor 100 Jahren noch üblich. Und als alles fertig war, denke ich, hatte es gut Hohenbüchen genannt, obwohl die Buchen zu der Zeit noch ganz winzige Pflänzchen waren. Aber er wusste, dass sie wachsen. Und eines Abends, als die Sonne rot war, hat er neben meiner Urgroßmutter auf der kleinen Bank vor der Tür gesessen. Und dabei hat er seinen Arm um sie gelegt gehabt und gesagt, hey, wenn etwas so schön ist, braucht es einen Namen. Und da hat er es so genannt, weil gut 6 Buchen nicht gut klingt und auch gut 6 Hohenbuchen kann man eigentlich nicht sagen. Und so heißt es immer noch und jetzt würde ich dort mit einer Schürze in der Küche stehen. Die Küche wäre zwar irgendwie renoviert, aber sie hat auch nach 100 Jahren noch nicht ihren Geruch von altem Holzfeuer verloren. Dieser Geruch geht nie weg. Und die Wände, die vor 100 Jahren noch mit riesigen Messern und alten Aluminiumtöpfen und schwarzen Suppenkellen vollgehängt waren, wären auch heute noch damit vollgehängt. Und ich würde die Sachen auch manchmal benutzen. Allein der alte gusseiserne Herd wäre natürlich nur noch Dekoration. Denn ich hätte selbstverständlich ein Ceranfeld. Und auf der geräumigen Arbeitsplatte daneben würde ich Zwiebeln schneiden und ich hätte Tränen in den Augen, aber nicht davon, sondern weil ich traurig bin. Mit auf den Tisch gestützten Ellenbogen würde ich aus dem Fenster schauen und seufzen und sagen, ach, hoffentlich lebt er noch, lieber Gott, mach bitte, bitte, bitte, bitte, bitte, bitte, bitte, bitte, dass er noch lebt und wiederkehrt aus dem Krieg, der Daniel und sein treuer Freund Erich auch, aber hauptsächlich der Daniel. Und während ich so weine und klage und den Glauben an Gott verliere, würde der Romanautor die Gelegenheit nutzen, noch einmal ganz schnell mein Leben vor den Augen des Lesers vorbeiziehen und dabei meinen Charakter in allen Facetten leuchten zu lassen, so in der Art wie Bilder auf einem Kalender. Und da könnte man vielleicht auch sehen, dass der Erich ganz zu Anfang auch einmal gute Aussichten auf mein Herz gehabt hätte, ich mich dann aber für den Daniel entschieden hätte, wegen seiner besseren Schönheit. Und dann wäre das Kapitel zu Ende. Und dann würde ein neues beginnen. Und da würde man mich natürlich beim Staubsaugen sehen und dabei würde ich immer noch weinen und seufzen und plötzlich aufhören, weil ich Schritte vor der Tür gehört hätte. Nanu, wer klingelt denn da? Würde ich denken. Und ich hätte wirklich keine Ahnung, wer das sein könnte, denn ich erwarte niemanden auf Gut Hohenbüchen. Ich kriege auch nie Besuch. Und dann steht da plötzlich Daniel. Und wir fallen uns in die Arme wie verrückt, obwohl wir uns im ersten Moment überhaupt nicht recognizen. Es ist so viel Zeit vergangen, seit er nach Afghanistan musste. Sein Gesicht ist abgemagert und knochig und ich fange sofort an, Gemüsesuppe für ihn zu kochen. Klar, weil es das Einzige ist, was ich kann. Aber auch, weil es das ist, was deutsche Soldaten am liebsten haben, wenn sie verwundet nach Hause kommen. Auch wenn sie überhaupt nicht verwundet sind, so wie Daniel. Ich meine, rechts und links sind ihm die Kameraden von der Seite weggeschossen worden. Aber wie durch ein Wunder hat er nur einen Durchschuss. Und mit seinem Kopf stimmt was nicht, denn seine Seele hat den Shellschock. Und deshalb kann er jetzt auch nicht stillstehen und zuckt und zittert und starrt sich mich hindurch. Und ich weiß sofort, er wird doch nie wieder stillstehen. Er wird immer zittern, seine wasserblauen Augen starren für immer durch mich hindurch, weil sie Dinge gesehen haben, die kein Mensch erträgt. Aber das macht nichts. Er ist die Liebe meines Lebens, wie der Autor schon ganz zu Beginn klargemacht hat. Und ich würde ihm treu sein, ich würde alles für ihn tun. Und Abend für Abend würden wir auf der kleinen Bank vor dem Haus sitzen, auf der schon mein Urgroßvater mit meiner Urgroßmutter gesessen hat. Und meine Hand würde seine zitternde Hand halten. Und vor uns würde ein kleiner Tisch stehen. Und auf dem Tisch wären zwei Kaffeebecher. Und auf dem einen steht so schön ist alles, wenn es schön ist. Aber meistens ist es nur in meinem Kopf. Ich schreibe. Ich bin kein Mädchen wie andere Mädchen, wollte ich auch nie sein. Nicht wegen dieser Blutgeschichte oder so, sondern generell. Ich wollte ein Junge sein, solange ich denken kann. Als Mädchen ist man ja wie behindert. Man hat nämlich auf einmal einen Körper, ja? Und das weiß ja keiner, also die Jungs. Die wissen überhaupt nicht, was es bedeutet, einen Körper zu haben. Die wissen nichts. Und ich habe ihnen mehr als einmal die Pest an den Hals gewünscht dafür, dass sie nichts wissen und dass sie einfach Glück hatten. Wenn ich an Glück denke, denke ich immer an Mongos. Mongos und Jungen. Dumm sterben. Bevor ich das erste Mal mit einem geschlafen habe, habe ich mir das Häutchen weggemacht. Ich wollte nicht, dass es ein anderer macht. Es war nicht so leicht. Am Ende habe ich die Nagelschere genommen. Der Junge war zwei Klassen über mir. Und als er sich ausgezogen hatte, stellte ich fest, dass ich ihn nicht mochte. Er roch und er sah so blöd aus, wie er aus seiner Unterhose gestiegen ist, wie ein Storch auf einem Bein. Ich schreibe. Die gelben Blumen sind gelb, Dr. Gelber Blum, Dr. Geysir, Dr. Fräse, Dr. Widerwillen, gelb, Dr. Gelber Blum, Dr. Geysir, Dr. Fräse, Dr. Widerwillen, Dr. Righteous, Ideal. Vor mir liegt sattgrünes Gelände bis zum Horizont, von winzigen Rinnsalen durchzogen. Die Rinnsale vereinigen sich zu einem kleinen Bach, ich springe von Insel zu Insel. Auf dem Horizont zieht ein Regenvorhang aus unterschiedlich hellen und dunklen Streifen dahin. Dann regnet es. Dann hört es auf. Am Bach kommt mir ein Junge entgegen, der einen mit einer Plastikplane bedeckten Zinkeimer trägt. Er hält den Henkel an den Bauch gepresst, der Eimer baumelt zwischen seinen Knien. Ich frage ihn, was da drin ist. Er antwortet nicht. Ich reiße ihm den Eimer aus den Händen, ziehe die Plastikplane weg und küble in einem Schwung ein paar Liter Wasser und 6 oder 7 Frösche in den Bach. Er schreit. Heul nicht, sage ich. Wenn du heulst, töte ich dich. Er fängt sofort an zu heulen. Hab keine Angst, ich töte dich doch nicht. Nicht heute, aber eines Tages, da kommt der Tag und das ist der Tag, da wirst du sterben. Du weißt es noch nicht, aber dann denk an mich und was ich dir gesagt habe. Die Wiese ist der Grund. Diese Wiese und das Gras und der Bach sind der Grund vom Eimer. Die Bäume sind der Rand. Der Himmel ist die blaue Plastikplane und da kommst du niemals raus. Niemals kommst du aus dem Eimer raus und nie wird irgendeiner kommen und dir helfen. Und du wirst sterben wie die Frösche. Wie die Frösche stirbst du? Frag deine Eltern und töte nie ein Tier. Ist der Junge verschwunden. Der Eimer liegt im Bach. Eine Weihe schaukelt vor den Wolken hinab. Ich schreibe. Junge Eimer, Weihe, Frösche, Süden, Bach! Der Bach führt durch dürres Schilf hindurch in ein finsteres Gehölz, das auch deshalb so finster ist, weil der Himmel sich verdunkelt. Töte nie ein Tier, sage ich zu mir selbst. Töte nie ein Tier. Insbesondere keine Ameisen. Ich gehe weiter und weiter durch die Nacht, weiter durch den Sarg aus Sternen. Mich schwindelt, ich falle. Der Körper fällt durch bodenlosen Nebel. Ich schlafe. Die Wärme des Tages ist im Gras. Ich liege auf dem Rücken. Weiß umrandete Wolken ziehen vor dem Mond vorbei. Ich stelle mir vor, jemand sieht mich von oben. Aber niemand sieht mich, dabei liege ich so malerisch. Das glaube ich und ich fühle mich so wohl und so tot und wie ein aufgestauter Fluss, über den in der Nacht immer wieder einmal der Wind geht. Ich schreibe. Geistlos. Verachtenswert. Nutzlos. Unmoralisch. Dumm. tot und gestorben und so wohl. Ich gehe auf blauem Asphalt. Von der blauen Straße zweigt ein Weg ab, der so gerade ist wie ein gerader Gedanke. Neben mir her läuft seit einigen Kilometern ein taubstummes Kind. Zuerst wusste ich gar nicht, dass es taubstumm ist. Ich redete einfach normal mit ihm, aber ich bekam keine Antwort. Das Kind reagierte nicht. Erst als ich mich zu ihm hinunterbeugte, sah es mich grinsend an und hielt mir einen Ausweis hin, der an einem Gummiband an seinem Hals hing. Ich bin taubstumm, stand darauf. Das bedeutet, dass ich weder hören noch sprechen kann. Aber null Problem. Jedenfalls für mich. Das meiste, was die Leute sprechen, ist sowieso uninteressant. Es ist leichtes Geschwätz und ich bin froh, es nicht hören zu müssen. Im Gegenteil, ich bin glücklicher so. Wie ja übrigens viele Leute, die ein schwieriges Schicksal haben, die sind immer glücklicher. Nicht die Normalen, das ist ein Naturgesetz. Mein Name ist übrigens Olaf. Lieber würde ich jedoch Heinrich heißen. Ja, na schön, dann nenne ich dich jetzt eben Heinrich. Heinrich der Glückliche. Das macht mich froh. Ich bin Ihnen sehr dankbar, junge Frau. Sie sehen übrigens sexuell sehr attraktiv aus. Ich weiß nicht, ob Ihnen das schon mal jemand gesagt hat, und ich sage es auch ohne Hintergedanken, wir haben ja einen sehr großen Altersunterschied. Jedoch hören Sie das sicher oft, das Sexuelle. Nein, noch nie. Das kann ich mir kaum vorstellen. Und an Ihrem Erröten erkenne ich, dass Sie die Wahrheit sprechen. Sie sind bescheiden und ein guter Mensch. Das ist selten. Ja, also Heinrich, du bist ja auch ein guter Mensch. Also glücklich und gut. Wir sind beide gut und glücklich. Ja, also obgleich wir auch traurig sind. Aber da denken wir nicht dran. Nein, Quatsch. Da denken wir nicht dran. Hör mal, Heinrich, deine Eltern vermissen dich sicher schon. Besser, du gehst jetzt mal zurück. Morgen wärst du eh fort. Nein, wäre ich nicht. Ich würde bei dir bleiben, solange wie du mich brauchst. Ich kenne dich doch schon so lange. Und ich bin loyal. Wow, Heinrich, was du für Worte kennst. Wahnsinn, was meinst du denn genau mit loyal? Loyal heißt treu. Ich bin treu. Meine Ehre heißt Treue. Naja. Komm. Schön wär's, aber ich kenne dich leider besser als du dich selbst. Noch ehe der Hahn zum dritten Mal kräht, wirst du mich doch verlassen. Und es ist auch gut so. Mein Weg ist lang und einsam. Ist besser, du kehrst jetzt um. Ja? Und überhaupt mit der Treue, du weißt überhaupt nicht, was Treue ist. Treue gibt's nur im Krieg. Oder man kann zum Beispiel bei Tieren total gut sehen, was Treue ist. Also so ein Tier ist ja 100-mal treuer als jeder Mensch. Da gibt's zum Beispiel diese Geschichte von dem Schäferhund und diesem Touristen in Spanien. Kennt eigentlich jeder. Egal. Zum Abschied möchte mir der Junge unbedingt noch etwas schenken, damit ich ihn nicht vergesse, wie er sagt, es sei eine Sache auf Leben und Tod. Er möchte mir sein Kärtchen schenken, damit ich es um den Hals tragen kann. Vielleicht denkt er ja, dass es mich genauso glücklich macht wie ihn. Aber das glaube ich nicht, denn ich bin ja nicht wirklich taubstumm, also nützt es nichts. Am nächsten Morgen ist der Junge verschwunden. Fahr mal ab, das Ding. Billigmarkt, der Billigmarkt heißt. Ich sehe einen Mann da rauskommen. Er schraubt eine Wodkaflasche auf, wirft den Verschluss in die Büsche und läuft trinkend im Park rum. Dann setzt er sich nicht weit von mir auf eine Bank, auf der schon eine Frau sitzt. Er pöbelt die Frau an. Die Frau ist etwa so alt wie er, sie steht langsam auf. Greift sie nach der Wodkaflasche, die er wegzieht, mit der anderen haut sie ihm voll ins Gesicht. Er boxt sie in den Bauch und sie sinkt auf die Bank zurück. Sie schreit, er hat mich geschlagen, er schlägt Frauen, warum tut denn keiner was? Sie sieht sich um. Die Leute, die reihum auf den Bänken sitzen, schauen sie nicht wirklich an, nur so ungefähr in die Richtung. Der Blick der Frau bleibt an mir hängen. Ich mache nichts. Ich schaue die anderen an, die wegschauen oder hinschauen oder nur zuhören, um es nicht zu hören, es ist zu laut. Sie nennt ihn die Scheiße einer Scheiße und er nennt sie einen Riesenhaufen Scheiße, der aus dem Scheißmund stinkt, wie Scheiße und so weiter. Manchmal hört es sich an wie Weinen. Dann explodiert die Lautstärke wieder. Sie nennt den Mann einen scheiß Schlappschwanz und er gibt ihr eine Ohrfeige und sagt, selber scheiße, du bist selber scheiße, das bist du nämlich. Zwischendurch trinkt er aus der Flasche, die Frau blutet an der Lippe. Jetzt hat sie die Flasche und er weint. Ein Mann geht auf die Wodka-Penner zu und schiebt sie auseinander. Er trägt eine beige Hose und ein Poloshirt, als hätte er sich von einem Golfplatz hierher verirrt. Was willst du, Pisser? Ruft der Trinker. Ich war im Krieg, scheiße. Der Golfer hat die blutende Frau gepackt und zieht sie weg. Sie will aber nicht weggeführt werden und kreischt, lass mich los, ich hau ihm auf die Fresse, lass mich. Aber der Golfer schiebt sie einfach weg. Nach ein paar Metern hängt sie sich in seinen Arm und jammert mitleiderregend, muss aber nicht mehr gezogen werden. Ja, knall die Alte doch, ruft der Penner auf der Bank. Kriegst du AIDS? Hat sie AIDS, die Fotze, du Pisser, na los, knall sie doch. AIDS kriegst du, Pest, Tripper, AIDS. Erst sieht es so aus, als wolle der Golfer sie in ein Gebüsch ziehen. Aber er führt die Frau zu einer grünen Wasserpumpe und hält sie fest, damit sie sich die Lippe abwaschen kann. Der Mann, der immer weiter von Scheiße faselt, sieht sich in der Runde um. Sofort blicken alle wieder in ihre Zeitungen. Nur ich habe ihn einen Moment so lange angesehen und er kommt sofort zu mir, lässt sich neben mich auf die Bank fallen und atmet Alkohol und Verwesungsgeruch in meine Richtung. Soll er sie doch knallen, die Alte? Die Scheiße hat nämlich AIDS und alles. Fotze. Er wiederholt den Satz mit dem Knallen der Fotze und den Krankheiten noch etwa 15 Mal. Musik Terrassenbrett vor dem Supermarkt hängt mit 4 Reißnägeln ein von Hand geschriebener Zettel befestigt, auf dem steht: Bitte, bitte, bitte, bitte helfen Sie mir. Ich bin eine 58-jährige Jungfrau und ich wurde ganz brutal in eine Frauenarztstudie gedrückt. Jetzt hat mich unberechtigt ein türkischer Arzt als Frauenarztstudie genommen, woraufhin ich mich bei der Ärztekammer beschwerte, mit dem Erfolg, dass ich unberechtigt eine feministische Ärztin von der Kammer, die sonst nicht für mich zuständig ist, eingeschaltet hat und mir nachts, wenn ich schlafe, ungewollten Sexualunterricht gibt. Ich hasse Feministinnen. Sie wollte Türken und Araber auf mich ansetzen, aber ganz ehrlich, kein Türke und kein Araber lässt sich ansetzen. Und jetzt krieg ich einen Horror. Ich bin Afrikanerin in der 5. Generation und Chinesin in der 4. Generation. Außerdem habe ich einen französischen Namen, wurde aber nicht franzosenfeindlich erzogen, weswegen andere Hugenotten mich am liebsten zerfleischen. Die Ärztin verlangt von mir, dass ich im Puff mit meinem Tierblut Afrikaner und Asiaten nehme. Sie hat einen afrikanischen Arzt, der mich ficken will. Außerdem Franzosen. Aber ganz ehrlich, keiner meiner Vorfahren liegt mir so sehr, dass ich ihn ohne Ekel an mich ranlassen kann. Abseits auf einem Holzstapel sitzt ein Mann. Neben ihm steht eine Flasche Wasser. Und ein gelber Bauarbeiterhelm schaukelt hin und her. Kann ich von dem Wasser? Frage ich. Das Wasser ist warm und ohne Kohlensäure, wie bei meiner Großmutter im Keller. Ich bin alt, erwidert er und sieht mich jetzt erst richtig an. Sein Blick liegt auf meinem Gesicht, als wäre ich ein Gespenst. Ich bin alt, wiederholt er und starrt auf meinen Bauchnabel. Er starrt auf meine Füße. Er starrt mir ins Gesicht. Du hast keine Ahnung, sagt er und hört auf, mich anzustarren. Über seinem unrasierten Gesicht liegt eine Schicht aus Rotz, Schweiß, Dreck und Holzstaub. Um die Augen ist der Abdruck einer Schutzbrille zu sehen. Danke für das Wasser, sage ich. Keine Ahnung, sagt er noch einmal. Du hast keine Ahnung, was das Alter ist. Du hast keine Ahnung, was alt sein ist und keine Ahnung, was jung sein ist. Wenn du alt bist, ist alles verloren.

Ich durchsuche die Mülleimer, die in Rudeln vor den Häusern stehen. In den kleinen Tonnen ist oft mehr als in den großen. Gardinen werden beiseite geschoben, Leute starren mir nach, Hunde bellen, die Dämmerung verschlingt mich. Das ist ein Unterschied, ob man nachts wandert oder am Tag. Mir ist Nacht lieber. Ich habe gute Augen. Ich komme durch kühlen Wald und zwischen Feldern hindurch. Ich gehe im Tannenwald bergan. Vor Hunger komme ich kaum noch voran. Es zerrt an meinen Eingeweiden. Es klappt mich zusammen. Ich reiße Blätter von Sträuchern ab, stopfe sie in den Mund, spuck sie wieder aus. Ich probiere weiter Bäume, Sträucher, Gräser, bis ich irgendwas finde, was einigermaßen schmeckt. Und darauf kaue ich dann rum. Aber viel hilft es nicht. Hinter einem Gebüsch stolper ich über einen Kadaver. Eine Wolke Fliegen rauscht vor mir hoch. Ich nehme den Ellenbogen vors Gesicht. Da liegt ein Rehbock in einer Pfütze aus schwarzem Blut und ohne Augen. Quer über dem Reh liegt ein Mann in grüner Kleidung. Etwas abseits ein graugrüner Hut, dahinter die Flinte. Ich versuche, den Mann mit dem Fuß umzudrehen. Der Oberkörper des Mannes ist schwarz von Blut. Es ist nicht sein eigenes. Im Reh ist ein Einschussloch, im Mann nicht. Vielleicht hat ihn der Schlag getroffen. Ich laufe eine Runde durch den Wald. Ich hocke mich vor das Reh und schaue ihm lange in das tote Gesicht. Nach einer Weile meine ich, einen Ausdruck von Erstaunen feststellen zu können. Im Gesicht des Mannes sehe ich nichts. Durch seinen Bart kriechen Maden. Ich warte, ob noch was passiert. Nichts passiert, über mir schreit ein Eichel her. Ich höre den Wind in den Tannen. Ich höre Stille und Getrappel im Unterholz, ein leises Quieken. Unter den Sträuchern huscht etwas herum. Hinter dem Huschen eine wilde Hatz im Unterholz, dann ein Schrei, dann Stille. Und irgendwo stirbt ein kleines Tier im Maul eines größeren. Ich träume von Schiffen und Zügen. Ich sehe Menschen, die Schiffe und Züge bauen und damit herumfahren, und ich frage mich, wozu? Sterben werden sie doch. Am Abend lege ich mich zwischen die Tannen, da ist es völlig finster, das gefällt mir nicht, und ich steige noch höher, bis zu einer Lichtung, auf der Gras wächst, ein letzter bläulicher Schimmer liegt darauf. Dort sinke ich hin und wälze mich hin und her, bis nichts mehr juckt, und schaue dann hoch. Es sieht aus wie ein großes schwarzes Sieb mit unendlich winzigen Löchern, durch die Licht ferner Welten scheint. Und dann wieder kommt es mir so vor, als wäre mein Schädel ein Sieb, in dessen Mitte eine Kerze brennt, die Lichtpunkte über die Hemisphäre streut. Als Kind war ich mal mit meinem Vater im Planetarium. Ich frage mich, ob es wirklich unendlich viele sind. Und wenn ja, ob abzählbar viele oder überabzählbar. Abzählbar würde ich schätzen, das Weltall ist grenzenlos, aber endlich, folglich ist es auch die Zahl der Sterne. Und während ich nachdenke und hochschaue in die unendliche Kleinheit und Enge über mir, klar, schreie ich. Ich stehe 5 Minuten auf der Stelle und schreie, der Boden fällt auf mich und ich schreie, bis der Blick zum Nachthimmel mich davon überzeugt, dass es doch überabzählbar viele sind, und zwar, weil alles andere überhaupt nicht zum Aushalten wäre. Und deshalb sind es überabzählbar unendlich viele Sterne über mir, auf Beschluss der Herrscherin des Universums. In einem Moment denkt man hat es. Dann denkt man wieder, man hat es nicht. Und wenn man diesen Gedanken zu Ende denken will, dann dreht er sich unendlich im Kreis. Und wenn man aus dieser unendlichen Schleife nicht mehr rauskommt, dann ist man wieder verrückt, weil man etwas verstanden hat. Weil verrückt sein heißt ja auch nur, dass man verrückt ist und nicht bescheuert. Weil das viele Leute denken, dass sie super komplett bescheuert sind, die Verrückten. Nur weil die komisch rumlaufen und schreien, auf dem Gehweg kacken und was nicht alles. Und es ist auch so. Aber es fühlt sich so nicht an. Jedenfalls nicht von innen und jedenfalls nicht immer. Es macht einem nur wahnsinnig Angst, wenn man merkt, dass man gerade auf den Gehweg kackt und dass man weiß, dass es nicht üblich ist und dass sowas nur Leute machen, die verrückt sind. Und diese Angst macht aber auch wieder, dass es einem wieder scheißegal ist, was die anderen jetzt gerade denken, ob die gucken oder nicht, weil man in dem Moment wirklich andere Probleme hat. Ich weiß schon, wie das läuft. Und dass es in Schüben kommt und so weiter. Für wer sich das nicht vorstellen kann, ist es wie Hunger oder Durst. Oder wenn man ficken will, das kommt auch in Schüben und nicht immer, wenn es einem passt. So. Ich nehme jetzt eine Tablette und beschließe, geheilt zu sein. Halleluja! Ich schreibe. Ich komme aus der Scheiße und in die Scheiße gehe ich irgendwann auch wieder zurück, aber dazwischen werde ich berühmt. Man muss auch gar nichts können. Viele sind einfach so berühmt, ohne irgendwas zu können. Serienmörder zum Beispiel können meistens auch nichts Besonderes. Ein Brotmesser reicht. Und aus der Dämmerung wird Nacht. Und in der Nacht steht eine Tankstelle an der großen Straße wie ein frisch gelandetes Raumschiff. Hell erleuchtete Fenster, Suchscheinwerfer, zweibeinige Schatten und ein kaum wahrnehmbares Brummen der Antigravitationsmaschinen. Über allem und um alles herum ein riesiges blaues Lichtband. Und dann schaue ich zum Himmel. Da! Der Adler! Ich finde 2 Jungs in meinem Alter. Hi, na? Habt ihr vielleicht Lust, mal kurz mit mir zu quatschen oder so? Habt ihr was gefunden? Geht dich ein Scheißdreck an. Ihr seid doch zum Ficken zu blöd. Steck den Finger in den Arsch und als Maul. Du Russischwuchtel. Ich komm gleich rüber. Der böse Mann will rüberkommen. Was machst du, wenn du hier bist? Na, los, komm her, Pussy, los. Ich fürchte mich jetzt schon. Sag mal, die tickt doch nicht mehr ganz sauber. Was habt ihr gesucht? Haufen Scheiße. Habt ihr was zu essen? Sehen wir so aus. Ihr seht die Spastis aus. Habt ihr Geld? Für dich oder was? Ich hab Hunger. Also da hinten sind Brombeeren. Hi. Ihr seid ja gut in Mathe. Ich bin voll gut in Mathe. Kennt ihr Cantors Unendlichkeitstheorie? Schnauze. Und habt ihr so Geschwister? Ich meine viel. Also, dass ihr nicht so alleine seid in der Familie. Kann man ja mal fragen, oder was? Warum willst du das wissen? Hier, ich arbeite später mal beim Fernsehen. Vielleicht, weißt du, mein Traum wäre, eine Quiz-Sendung zu moderieren, weil man da super aussieht und sowas mit Worten auf der Sprache ist. Mein Ding habt ihr ja vielleicht irgendwie schon gemerkt oder so. Ich habe eine Cousine, die arbeitet da. Die sagt, es ist ein super Job. Die ist total überqualifiziert. Nee, ist klar. Und man muss nur nachts arbeiten, wirklich. Sag mal, wo ist eigentlich bei dir die Stopptaste? Du bist ja schon ein witziger Typ auch, ne? Da habe ich innerlich ganz schön lachen müssen über den Witz. Ja, richtig beobachtet. Manchmal bin ich ein witziger Typ. I'm a survivor, I'm not gonna give up, I'm not gonna stop. I'm gonna work harder, I'm a survivor, I'm gonna make it, I'm a survivor. Keep on surviving. Wir schwimmen im See, das ist schön, aber auch kalt. Die Jungs haben eine Flasche Shampoo dabei und sich nach so langer Zeit mal wieder einzuseifen, fühlt sich an wie gelöschter Durst. Danach legt mir der Blonde neue Sachen raus. Der ganze Lader ist hinten mit Zeug vollgeladen und ich kann mir was aussuchen. Und am besten gefällt mir eine glänzige Adidas-Trainingshose in Braun. Und dazu passt super ein knallenges T-Shirt mit der Aufschrift Heimat, Lockerheit, Österreich. Bei Tageslicht ist der Blonde total hübsch, aber der redet kaum. Das Reden erledigt der Russe. Der sieht aus wie ich, wenn ich ein Junge wäre. Mir ist sofort klar, was mit ihm los ist. Und ich glaube, er weiß auch ganz genau, was mit mir los ist. Da gibt es gleich Streit, wir beschimpfen uns. Der Blonde hält sich raus, aber an einer Veränderung in seinem Gesicht kann ich sehen, dass er sich in mich verliebt hat. Er weiß es aber noch nicht. Ja? Also ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber jetzt hier so die ganzen Leute und die Zeit, also ich meine der Tod. Also was ich eigentlich sagen will, ist, dass ich jetzt sehr froh bin, mit euch hier zusammen sein zu können und dass wir Freunde sind. Das freut mich auch. Aber man weiß ja nie, also ich weiß jetzt nicht, wie lange es noch Facebook gibt oder so und deswegen, ja, also eigentlich würde mich mal interessieren, was aus euch wird in 50 Jahren. Naja, googelst du einfach. Und Isa Schmidt kann mal googeln, oder was? Ja, ich wollte auch was anderes vorschlagen. Wie wär's, wenn wir uns einfach in 50 Jahren wieder treffen würden? Also genau hier in 50 Jahren. Das wäre dann irgendwie am 17. Juli 2067. Aha. Und um 5 Uhr nachmittags. Und wir machen das, egal ob wir uns dann 30 Jahre vorher nicht gesehen haben oder so. Und wir kommen her, egal ob wir dann gerade Siemens-Manager sind oder in Australien oder so. Und wir können uns das jetzt schwören und dann brauchen wir da nie wieder drüber reden. Oder ist das blöd? Nee, das machen wir so. In der Nacht liege ich auf zwei Decken. Die Jungs haben Luftmatratzen. Sie tuscheln ganz kurz, dann sind sie eingeschlafen. Ich höre ihren gleichmäßigen Atem ein paar Meter entfernt von mir. Und ich sehe die Sterne zwischen den Bäumen und über den Bergen. Nach ein paar Stunden raschelt am Ufer ein Tier. Es gräbt, hört auf zu graben, gräbt wieder. Ich stehe auf und gehe um den See rum. Meine Gelenke knacken. Niemand hört mich. Meine dreckigen Sachen liegen am Ufer. Und ich gehe zurück zu den Jungs. Ich gehe um sie herum, ich sehe auf sie hinab. Der Russe bewegt sich ganz kurz und sonst liegen sie lautlos da. Ich stehe über ihren Köpfen, höre ihren Atem und atme wie sie. Zuerst beuge ich mich zum Russen runter und dann hocke ich mich vor den Blonden. Meine Knie berühren fast seinen Kopf. So bleibe ich lange und sehe ihn an. Sein Gesicht ist nachtbleich und friedlich und säuglingshaft. Fast wie ein Mädchen sieht er aus. Und ich mache so magische Bewegungen. Ich halte meine Hände über seine Stirn, über die Schläfen, über die geschlossenen Augen mit den langen Wimpern. Und ich spüre seine Körperwärme in meinen Handflächen. Er spürt's nicht. Lautlos geborgen und im Schutz meiner Hände und der schirmenden Nacht liegt er da. Und ich esse die letzten Haribo. Die braun-schwarz-braunen Lakritzen, die mag ich am liebsten. Und ich denke darüber nach, ja, ich habe eigentlich mein ganzes Leben darüber nachgedacht, wie ich mich umbringen würde, wenn ich mich umbringen würde. Also ich würde Tabletten schlucken und mich dann auf den Rand eines Hochhauses setzen, damit ich runterfalle, wenn ich müde bin. Also das wollte ich schon mit 5. Also ich wusste, dass ich so sterben will. Fallen. Und dann bricht die Sonne zwischen den Wolken hervor. Und es wird Licht. Und auf meinem Arm, auf dem mein Kopf liegt, zittert ein Weberknecht. Ich meine, ich weiß, dass es nicht derselbe ist wie bei letztes Mal. Und wenn das ist, dann hat er die ganze Zeit auf meinem Kopf gesessen oder ist mir hinterhergerannt. Ich stöhne und gebe ihm vorsichtshalber einen Namen, der geheim ist und den ich deshalb hier auch nicht sage. Und vor einer Balustrade erklärt ein Panoramabild die Berge. Ich lese die Namen. Der schönste Berg heißt Tannenkoppe. Er hat eine Spitze, auf der Schnee liegen könnte. Im Dunst ist nur unterschiedlich blaues Blau zu sehen. Alles gleißt wie der Himmel. Und von der Balustrade bis zur Kante sind es 2 Meter. Ich gehe mit ganz kleinen Schritten vor. Ich schiebe die Stiefelspitzen bis vor an die Abrisskante und 1 Zentimeter darüber. Mich schwindelt nicht. Und da stehe ich dann. Ich sehe durch die glasklare Luft in das Tal hinab, das so transparent scheint wie die Luft darüber, als habe man Durchsicht auf etwas darunter. Und darunter ist nichts. Und wie ich so hinunterschaue, habe ich das Gefühl, dass ich das alles kenne. Dass ich das alles schon einmal gesehen habe, die Spielzeugbäume und Autos, ich weiß nicht mehr wo, aber ich weiß, dass ich das alles schon einmal erlebt habe, dass ich genau hier schon einmal genau so gestanden und den gleichen Gedanken gehabt habe, nämlich den Gedanken, diesen Gedanken schon einmal gehabt zu haben und dass ich genau diesen Gedanken jetzt wieder habe. Und in dem Moment ist plötzlich klar, dass das keine Erinnerung an diesen Gedanken ist und auch keine Erinnerung an eine frühere Erinnerung und auch kein Déjà-vu oder sonst irgendwas, sondern dass es einfach das ist, was geschieht, dass das mein Leben ist. Der Abgrund zerrt an mir, das stimmt, aber ich bin stärker. Ich bin nicht verrückt, ich bin dieselbe. Ich bin das Kind. Ich warte 1 Stunde, nichts passiert, die Sonne scheint. Heute, morgen, übermorgen, ihr ganzes Leben. Und jetzt kontrolliere ich die P8. Jetzt kontrolliere ich die 16 Tonnen an meiner Hüfte. Ich drücke das Magazin raus, entnehme die Patronen, presse sie zurück. Laden und entspannen, ich ziele auf die Sonne, ich ziele auf die Federwolken und Schäfchenwolken, auf die Vögel. Ich fahre die unklaren Konturen der Berge entlang, ich ziele auf die blauen Puschel. Ich fahre den lichtgrauen Strich unterm Horizont ab, auf dem Spielzeugauto seitwärts kriechen und ohne Angst im Dunst verschwinden. Ich schaue in den Abgrund, genau über meine Stiefelspitzen hinweg. Und ich halte die Waffe genau senkrecht hoch und sehe mit offenem Mund der Kugel hinterher. Ich sehe sie steigen und steigen. Ich sehe sie immer kleiner und kleiner und fast unsichtbar werden im tiefdunklen blauen Himmel, bevor sie sich aus dem Verschwundensein wieder materialisiert und zu fallen beginnt. Millimeter genau zurück in den Lauf der Waffe.